وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Und als wir mit euch einen Bund schlossen, Bani Israel ist angesprochen, und über euch den Berg emporragen ließen. Welchen Berg? Den Berg Tur. Haltet fest an dem, was wir euch gebracht haben, und gedenkt dessen, was darin enthalten ist. Vielleicht werdet ihr gottesfürchtig sein. Bani Israel hat von Allah Gnaden über Gnaden bekommen. Wir haben über einige schon gelesen und wir werden über andere auch noch erfahren. Doch sie wurden immer wieder ungehorsam. Allah gab ihnen wieder Gnaden und sie zeigten wieder Undank. Bis es dann einmal schließlich dazu kam, dass Allah den Berg Tur über sie emporragen ließ, bedrohlich über sie emporragen ließ, und sie versprechen ließ: Nehmt ihr jetzt das Buch oder nicht? Haltet ihr jetzt das Buch fest oder nicht? Handelt ihr nach dem, was in dem Buch enthalten ist, oder nicht? Und da gaben sie das Versprechen, da willigten sie ein, aber nur nach einer kurzen Zeit brachen sie ihr Versprechen wieder und zeigten Ungehorsam und Undank. Und heute können wir auch daraus lernen, wir sind oft auch ähnlich, dass man uns immer wieder fast schon zwingen muss, immer wieder erinnern muss, darauf hinführen muss, überzeugen muss, bis wir vielleicht bereit sind, etwas für Allah zu tun, einen Gehorsam, einen Dienst an Allah zu erweisen. Ja, und wenn wir Muslime heute schon so sind, die das Buch von Allah, den Koran, empfangen, dann wer soll diese Religion von Allah an die anderen Menschen weiterbringen? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَذْكُرُوا مَا فِيهِ und gedenkt dessen, was darin enthalten ist. Warum? Auf dass ihr Taqwa erwerben könnt. Auf dass ihr Taqwa erwerben werdet. Aha, das heißt also, wie bekommt man Taqwa? Indem man erstens خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةِ mit Festigkeit daran festhalten, was Allah uns gegeben hat. Das heißt, nicht vergessen, nicht vernachlässigen, nicht anderen Dingen Priorität darüber geben, nicht andere Dinge für wichtiger halten, Vorzug geben. وَذْكُرُوا مَا فِيهِ zweitens und gedenkt dessen, was darin steht. Immer wieder daran denken, nicht vergessen lassen. Wenn ihr es vergessen habt, erinnert euch wieder. Und dann kriegt man von Allah die Gottesfurcht. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ und gewiss, nicht gewiss, da habt ihr euch abgewandt, und wenn nicht die Gnade Allahs und seine Barmherzigkeit über euch gewesen wäre, so wäret ihr gewiss unter den Verlierenden gewesen. Ja, denn immer wieder, wenn Bani Israel die Verführungen und die Blendungen des Diesseits sahen, dann nahmen diese sie wieder ein und sie vernachlässigten wieder das Buch von Allah. Und das werden wir noch sehen. In der nächsten Aya wird uns schon ein Beispiel gegeben. Und trotzdem war Allahs Gunst mit ihnen, und sonst wären sie wahrlich von den Verlierern gewesen. Und gewiss habt ihr diejenigen unter euch gekannt, die das Sabbatgebot brachen. Gewiss habt ihr diejenigen unter euch gekannt. Der Sabbat ist Samstag, und das ist ein Gesetz bei den Bani Israel gewesen, eine religiöse Handlung gewesen, dass der Tag des Sabbat für sie es ihnen verwehrt war, irgendeine Arbeit weltlicher Natur zu verrichten, und dieser Tag freigehalten werden sollte für rein gottesdienstliche Handlungen. An diesem Tag sollt ihr nur Ibadah machen. Lasst die Arbeit dieser Welt für einen Tag beiseite, an dieser Tag sollt ihr keinen weltlichen Nutzen erwerben, dieser Tag ist nur für gottesdienstliche Handlungen. Und was ist geschehen? Es gab eine Gemeinde unter Bani Israel, die am Meer lebte, und ihre Haupteinkommensquelle war die Fischerei. Und genau an diesem Samstag, das war eine Prüfung von Allah, die Ulama sagen, die Gelehrten sagen, die Fische sprangen förmlich aus dem Wasser heraus. Genau am Samstag. Und den Rest der Woche war das nicht der Fall. Und das war eine große Prüfung für diese Gemeinde von Bani Israel, dass sie den Nutzen des Diesseits förmlich vor ihren Augen hatten. Es sprang aus dem Wasser heraus und sie trotzdem, weil das religiöse Gebot nun mal da war, sich darin Verzicht üben mussten. Nun, was ist leider geschehen? Sie brachen den Sabbat, sie übertraten das Gebot Allahs. Was machten sie nämlich? Sie benutzten einen Kniff, eine List, einen Trick, würden wir sagen, einen Rechtskniff benutzten sie, um das Gebot Allahs mit Listigkeit zu umgehen. Was taten sie? In Tafsir heißt es, sie legten die Netze, oder welche Mittel sie auch hatten, um die Fische einzufangen, legten sie Freitagabend schon aus und am Sonntagmorgen holten sie diese wieder ein. Und was sagten sie dabei? Am Samstag haben wir nicht gearbeitet. Und rein technisch gesehen, wenn man die äußerliche Handlung alleine sieht, stimmt, Samstag haben sie nicht gearbeitet. Aber worum ging es denn in diesem Gesetz? Dass sie auf den Erwerb, den Nutzen des Diesseits von diesem Tag, darauf verzichten sollten. Und Allah lässt sich nicht betrügen. Allah lässt sich nicht betrügen, auch wenn man es vorgibt, dass man Frömmigkeit leben würde, aber eigentlich Tricks und Kniffe benutzt, um diese zu umgehen, um das Gebot Allah zu umgehen. Allah weiß, was in den Herzen ist. Wir sollen uns auch vorstellen, wenn wir die Gelegenheit haben, in dieser zu brillieren, die Nutzen und die Reichtümer dieser Welt zu erwerben, und wir diese dann lassen und Verzicht üben, weil wir etwas anderes, Besseres, was meine ich mit Besseres? Etwas Besseres, was uns im Jenseits mehr nützt. Wenn wir diesen Verzicht üben, dann werden wir wirklich schaffen, die Arbeit Allahs würdevoll zu verrichten. Und das ist mit jedem Volk, mit jeder Gemeinschaft und mit jedem Individuum so. Wer nicht Verzicht üben kann, wer der Verführung nicht widerstehen kann, wer sich nicht kontrollieren kann, der ist zu keiner Arbeit fähig. Der ist zu keiner Arbeit fähig, der wird es nicht weit bringen. Und genauso verhält es sich auch mit dem Jenseits. Wenn wir mit gewissen Dingen nicht Verzicht üben können, und wer schafft denn diese Opferbereitschaft aufzubringen? Wer schafft denn, dieser Prüfung zu widerstehen? Das schaffen die, dessen Sorge im Jenseits liegt, dessen Wunsch nach dem Paradies sie nicht schlafen lässt, dessen Sorge um das Höllenfeuer sie nicht ausruhen lässt. Diese sind auch bereit und auch in der Lage dazu, diesen Verzicht zu üben. Und das ist der Weg der Propheten, a.s. Und das ist der Weg der Folger der Propheten. Und deswegen schauen wir heute zurück auf ihre unglaublich großen Leistungen, die sie genau wegen dieser Qualität, der Opferbereitschaft, des Durchhaltevermögens aufbringen konnten. Und das ist auch das Einzige, diese Leistungsbereitschaft, diese Verzichtübung, die Allah subhanahu wa ta'ala verspricht das im Koran und in anderen Hadithen auch, das ist das Einzige, was die Menschen, die Muslime, auch im Diesseits schon erhöhen kann, geschweige denn im Jenseits. Also es ist eine Eigenschaft, die auf der ganzen Linie, im Diesseits und im Jenseits, uns nur Gutes einbringen kann. Also nochmal, vorzugeben, Allahs Willen zu folgen, aber dabei eigentlich nur der eigenen Neigung zu folgen und das in Gesetzes- und Rechtskniffen zu kleiden, wie man auch möchte, man wird Allah nicht betrügen können. Was hat Allah subhanahu wa ta'ala zu diesen Menschen gesagt? Kunu qiradatan khasi'in, werdet ausgestoßene Affen. Das war die Strafe für diese Gemeinschaft. Darüber werden wir auch noch im Detail lesen, dass sie eine solche Krankheit bekam, die sie in Affen verwandelte und sie nach kurzer Zeit dann gestorben sind. Und wir machten dies zu einem warnenden Beispiel für alle Zeiten und zu einer Lehre für die Gottesfürchtigen. Das heißt, die Gottesfürchtigen, wenn sie solche Geschichten hören, wenn sie solche Ereignisse ihnen dargelegt werden, dann ziehen sie eine Lehre daraus für sich selber. Wir dürfen nicht so handeln. Wir werden nicht versuchen, Allah zu betrügen. Wir werden nicht unsere Taten, die eigentlich nur unserer eigenen Neigung folgen, in äußerlicher Frömmigkeit kleiden und versuchen, damit etwas vorzugeben, was nicht der Wahrheit entspricht. Der Gottesfürchtige ist derjenige, der Allah im Verborgenen gehorcht, in der Öffentlichkeit gehorcht und an jedem Tag gehorcht. Nicht nur einen Tag der Woche oder zwei Tage oder einmal im Leben, wenn er die Pilgerfahrt verrichtet, sondern in jedem Moment seines Lebens versucht er wenigstens Allahs Gehorsam, Allah gegenüber Gehorsam zu leisten. Und als Moses zu seinem Volk sagte, wahrlich, Allah befiehlt euch, eine Kuh zu schlachten. Eine Kuh zu schlachten, die Bani Israel hatten ja mit den Ägyptern gelebt. Ja, wir hatten ja gelesen, Allah hat sie aus der Sklaverei, aus der Knechtschaft von Pharaon befreit. Und in Ägypten war unter anderem die Kuh eine Art Heiligtum. Und ihr wurden gottesdienstliche Handlungen entgegengebracht. Und das hat Bani Israel auch sehr beeinflusst. Und deswegen, Allah wollte sie nicht nur aus der körperlichen Knechtschaft von Pharaon befreien, sondern sie auch nun, nachdem sie mit Musa, mit ihrem Propheten waren, auch aus der mentalen Knechtschaft, aus dieser Bewunderung für die Religion der Götzenanbeter, der Ägypter, wollte sie aus dieser mentalen Knechtschaft auch befreien. Deswegen sagt er durch seinen Propheten, dass Allah befiehlt euch, eine Kuh zu schlachten. Was ist ihre Reaktion? Sagten sie, willst du dich über uns lustig machen? Er, also Musa a.s., sagte, Allah bewahre mich davor, einer der Unwissenden zu sein. Ja, das heißt, diese Späße machen und diese Unernsthaftigkeit in religiösen Dingen ist nicht die Art und Weise von Propheten. Allah befahl, eine Kuh zu schlachten, weil oft ist auch so, dass das, was wir in Herzen pflegen, an Liebe für etwas, dass genau das für uns zur Prüfung wird. Weil diese Liebe, wenn sie nämlich übermäßig wird und eine gewisse Grenze überschreitet, dann wird sie, kann sie uns zu einer Tat bringen, die Allah streng verurteilt, wie Schirk, wie die Gleichsetzung von etwas neben Allah und andere Dinge. Und deswegen, wir sehen auch, Ibrahim a.s. sollte seinen Sohn opfern. Ja, weil sein eigenes Kind liebt jeder. Aber sogar das ist man bereit, wenn die Liebe zu Allah stark genug ist, das zu opfern. Wir sollen von unserem Besitz abgeben. Wir opfern unsere Zeit, wenn wir beten. Ja, und je mehr Opfer man für Allah bringt, desto mehr reiner wird das Herz gereinigt von der übermäßigen. Immer das Wort übermäßig ist wichtig, weil Liebe ist etwas ganz Natürliches und wir sollen auch liebevolle Menschen sein. Aber die übermäßige, das heißt, wenn sie schon an die Liebe von Allah rankommt, ja, und wenn man etwas schon wie Allah liebt oder sogar noch mehr als Allah liebt, da ist etwas, wo die Gefahr für den Menschen beginnt. Ja, also das, was man im Herzen, und Bani Israel hatte im Herzen diese Liebe zu diesem Idol, zu diesen Götzen in der Gestalt der Kuh, das war etwas, was sie in ihrem Herzen pflegten und das sollte nun gereinigt werden. Sie sagten, bitte für uns deinen Herrn, dass er uns erkläre, wie sie sein soll. Das machen wir oft, wenn wir etwas eigentlich gar nicht tun wollen und etwas eigentlich gar nicht so angenehm ist, dann fragen wir viel, gehen in die Details, unnötige Einzelheiten, machen es komplizierter als es ist, weil wir, warum machen wir das? Weil eigentlich der Wille fehlt, diese Tat umzusetzen. Ja, wir haben gar nicht verstanden, das ist uns zu schwer, frag nochmal nach, wie soll denn diese Kuh überhaupt erst aussehen? Und je mehr Antworten dann kamen, sie fragten immer wieder nach, und je mehr Antworten kamen, für wen wurde es dann letztendlich schwieriger? Für sie selber, so eine Kuh überhaupt dann noch zu finden. Anfangs hieß es einfach, schlachtet eine Kuh. Sie hätten irgendeine Kuh nehmen können und Allahs Gebot wäre damit vollfüllt worden. Aber nein, sie machten es komplizierter und komplizierter durch diesen Unwillen, durch diese Verkomplizierung und diese Fragerei über Fragerei. Deswegen übermäßiges Fragen und Verkomplizieren von Angelegenheiten ist nicht unbedingt Art von frommen Menschen. Wahrlich, er sagt, erkläre, wie sie sein soll. Er sagte, Musa a.s. antwortet, wahrlich, er sagt, sie soll eine Kuh sein, die nicht zu alt und nicht zu jung ist, sondern ein Alter dazwischen hat. So tut das, was euch befohlen wird. Also jetzt, das reicht an Informationen, jetzt macht auch das, was euch befohlen wird. Aber, was passiert? Sie sagten, rufe für uns deinen Herrn an, dass er uns erkläre, welche Farbe sie haben soll. Er, Musa a.s., sagte, wahrlich, er sagt, es soll eine gelbe Kuh sein, von lebhafter Farbe, die den Schauenden erfreut. Also schon wieder sehr starke Einschränkung, eine bestimmte Farbe, dann auch noch eine satte gelbe Farbe, die auch noch schön anzuschauen ist. Sie sagten, wieder verkompliziert, wieder mehr Fragen, rufe für uns deinen Herrn an, dass er uns erkläre, wie sie sein soll. Für uns sind die Kühe einander ähnlich, also immer noch verstehen wir nicht genau, was wir machen sollen. Für uns sind die Kühe einander ähnlich. Und wenn Allah will, werden wir gewiss rechtgeleitet sein. Er, Musa a.s., sagte, wahrlich, er sagt, es soll eine Kuh sein, die nicht abgerichtet ist. Also nicht eine Kuh, die schon auf Arbeit zu verrichten abgerichtet ist. Die weder den Boden pflügt, noch den Acker bewässert. Sie soll makellos sein, ohne jeglichen Flecken. Und das ist jetzt wirklich schwer, eine solche Kuh zu finden. Da sagten sie, und das sagten sie jetzt, weil keinen anderen Ausweg mehr war, jetzt haben sie alle Informationen erhalten, es ist kompliziert, wie es nur geht, und jetzt sagen sie endlich, jetzt bist du mit der Wahrheit gekommen. Ja, und wir sehen auch in der ganzen Art und Weise, wie Bani Israel mit ihren Propheten redet und mit ihm spricht und ihn adressiert, eine Art von Grobheit, die frommen Menschen nicht angemessen ist. Das werden wir noch sehen, wenn wir die Gefährten unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, beschreiben, wie groß ihr Benehmen und ihre Würdigung und Respekt sich auch in ihrer Rede und in ihrem Verhalten ihm gegenüber, wie stark sich das dort geäußert hat. So schlachteten sie sie und beinahe hätten sie es nicht getan. Also mit Unwillen gemachter Gehorsam, nicht gern gemachter Gehorsam. Sie haben zwar geopfert, aber nicht aus frohen Willen gerne opferbereit, wie es eigentlich sein sollte. Also nochmal, etwas in der Religion unnötig, ja, das ist wichtig, unnötig zu verkomplizieren, was einfach ist, nicht einfach lassen, sondern es schwer, kompliziert und vielleicht sogar nicht mehr praktikabel zu machen, ist nicht von Frömmigkeit. In Bani Israel war zu derselben Zeit, während sie diese Kuh suchten und dann schließlich opferten, war vorher ein Mord geschehen. Und es war nicht bekannt, wer der Mörder war. Und das war ein großes Unglück für dieses Volk, weil es entstand eine große Unruhe, eine große Atmosphäre von gegenseitiger Beschuldigung und eine Fehde bahnte sich schon an. Und Bani Israel dachte ja auch, weil diese Kuh eine Art Heiligkeit in ihren Herzen besaß, und sie dachten, wenn wir diese Kuh jetzt schlachten, ein Heiligtum schlachten, dann wird bestimmt was ganz Schlimmes passieren. Und Allah wollte ja diesen Aberglauben und diesen Irrglauben aus ihren Herzen entfernen. Und was ist passiert? Nicht etwas Schlimmes ist passiert. Sie haben die Kuh geopfert, sondern im Gegenteil, etwas sehr Gutes ist passiert. Was ist nämlich geschehen? Und als ihr jemanden getötet und darüber untereinander gestritten hattet, wie ich eben erwähnt habe, der Mord, keiner wusste, wer es ist, und ihr habt untereinander gestritten, da sollte Allah ans Licht bringen, was ihr verborgen hieltet. Da sagten wir, berührt ihn, nämlich wen? Den Toten, mit einem Stück von ihr, von der geschlachteten Kuh. So bringt Allah die Toten wieder zum Leben. Der Tote ist dann nämlich kurz auferstanden, hat den Namen gedeutet von seinem Mörder und ist dann wieder gestorben. Und zeigt euch seine Zeichen, vielleicht werdet ihr es begreifen. Das heißt, die Kuh, von der sie dachten, das wird unser Unglück bringen, wenn wir diese Kuh schlachten, was ist es letztendlich gewesen? Ein Mittel zur Schlichtung unter ihnen. Es hat ihnen Frieden wiedergebracht und nur Gutes und Nützliches gebracht. Und ihnen auch nochmal demonstriert, wie sehr Allah in der Lage ist, die Toten wieder zum Leben zu erwecken. Weil das war auch etwas, woran Bani Israel mit sehr viel Schwäche geglaubt hat. Ja, das Jenseits und die Auferstehung. Das wird auch noch kommen. Sodann verhärteten sich eure Herzen, sodass sie wie Steine wurden oder noch härter. Sodann verhärtet sich eure Herzen. Es ist so, wenn der Mensch sich über Allahs Buch lustig macht, darüber streitet, die Gebote nicht ernst nimmt, versucht Kniffe und Listigkeiten einzusetzen, um die Gebote zu umgehen. Was passiert dann? Das Herz wird hart. Der Sitz des Iman, das Herz, wird hart. Und solches Herz sieht dann die Wahrheit nicht mehr, will die Wahrheit auch gar nicht mehr, sucht die Wahrheit auch gar nicht mehr. Und deswegen ist in diesem Herzen auch kein Taqwa und keine Gottesfurcht zu finden. Je härter das Herz, desto weniger Gottesfurcht. Deswegen, wir können sagen, auch das ist ein völlig nutzloses Herz. Weil Allah hat das Herz erschaffen, um Allah zu erkennen. Wenn es dazu nicht mehr in der Lage ist, ist es quasi nutzlos. Und deswegen verstehen wir dann auch, als später Muhammad sallallahu alaihi wasallams Gesandtschaft kam zu diesen Menschen mit offenkundigen Beweisen, mit offenkundigen Bestätigungen dessen, was schon bei ihnen enthalten war, was war dann? Sie konnten es nicht akzeptieren. Die konnten es nicht akzeptieren. Und Allah beschreibt die Härte ihrer Herzen so, dass er sagt, sogar Steine gibt es noch, aus denen noch irgendein Gutes hervorkommt. Also noch härter als Steine. Es gibt Steine, aus denen Bäche hervorsprudeln. Und es gibt auch welche unter ihnen, unter den Steinen, die bersten und aus denen Wasser herausfließt. Und es gibt welche unter ihnen, die herniederstürzen aus Furcht vor Allah. Und Allah ist eures Tuns nicht achtlos. Also es kommt, von nichts kommt nichts. Ihr habt gewisse Taten gemacht und deswegen sind eure Herzen härter als Stein geworden. Verlangt ihr denn, dass sie euch glauben, jetzt ist mit ihr die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam angesprochen, verlangt ihr denn, dass sie euch glauben, sie nämlich Bani Israel in Medina, die Nachbarn und die Gemeinde von Bani Israel, die in Medina gelebt hat und in der Umgebung und alle sind damit angesprochen, die unter dieser Beschreibung fallen, wo doch eine Schar von ihnen das Wort Allahs bereits gehört hat und es dann, nachdem sie es begriffen hatten, bewusst verfälschten. Also wenn jemand dazu moralisch schon so tief gefallen ist, dass er dazu in der Lage ist, Allahs Wort, nachdem er es begriffen hat, wieder zu verfälschen. Warum verfälschen? Um es den eigenen Interessen entsprechen zu lassen. Um den eigenen Neigungen zu entsprechen. Weil die haben mehr Vorzug. Die sind wichtiger. Deswegen hält man sich noch nicht mal davor zurück, das Buch Allahs Hand anzulegen am Buch und Wort von Allah. Von diesen wollt ihr erwarten, dass sie euch jetzt folgen? Wenn sie dazu schon in der Lage waren? Was machen sie noch? Und wenn sie mit denen zusammentreffen, die glauben, so sagen sie, wir glauben. Also wenn sie vor euch sind, vor den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann waren sie nicht in der Lage, ihre Leugnung und ihre Glaubensverweigerung offen, wir sagen vielleicht, offen zuzugeben, dazu zu stehen. Ja, sagt sie, ja, wir glauben auch. Das, was ihr erzählt, das ist okay, glauben wir auch. Ja, aber wenn sie, sie schafft nicht, offen diese Ablehnung zu zeigen. Das ist auch wieder diese Zweigesichtigkeit, die ist bei Allah sehr, sehr unbeliebt. Wenn sie aber unter sich sind, und wenn sie aber untereinander alleine sind, sagen sie, sprecht ihr zu ihnen über das, was Allah euch eröffnet hat? Also erzählt ihnen doch nicht, was Allah euch in euren Büchern schon offenbart hat, nämlich über was? Über die Beweise, Prophezeiungen, über die Gesandtschaft Muhammads sallallahu alaihi wasallam. Warum sollt ihr es ihnen nicht erzählen, was Allah in euren Büchern euch schon erzählt hat? Damit sie es vor eurem Herrn als Argument gegen euch verwenden. Damit sie es vor eurem Herrn als Argument gegen euch verwenden. die reden so, als ob Allah nicht weiß, was sie tun. Guck mal, zu was die Blindheit des Herzens einen führen kann. Zu solch einem Unvernünftigen. Das macht überhaupt keinen Sinn, was die sagen. Damit sie nicht wissen, dass ihr Bescheid wisst und das dann als Argument gegen euch vor Allah verwenden können. Nämlich, dass diese wussten ja Bescheid, hatten die Informationen in ihren Büchern und haben trotzdem nicht geglaubt. Als ob sie nicht wüssten, dass Allah weiß, was sie verheimlichen und was sie kundtun. Als ob sie nicht wüssten, ja, die reden wirklich so, als ob sie nicht wüssten, als ob Allah nicht wüsste, was sie im Geheimen oder was sie öffentlich reden und kundtun. Es gibt Ungelehrte unter ihnen, die das Buch nicht kennen, sondern nur Wunschvorstellungen. Und sie stellen nichts anderes als Vermutungen an. Unter den Ahlul Kitab, unter Bani Israel, gab es vor allem, grob gesehen, zwei große Gruppen. Einmal die religiöse, gebildete Elite. Diese hatten nur das Recht, das Buch zu lesen, hatten Zugang dazu, Verständnis davon. Und dann gab es die andere große Gruppe, das normale, das gemeine Volk, die Laien, die, was ihre religiöse Kenntnisse anging, keinen Zugang zum Buch hatten, kein Verständnis vom Buch Allahs hatten, nur Geschichten, Wunschvorstellungen und ja, diese Geschichten, die die Gelehrten unter im Umlauf gebracht hatten, die man sich einander sagte, hören sagen, Vermutungen, vielleicht ist es so, vielleicht so, die dieser Art von religiösem, in Anführungsstrichen, Wissen folgten. Und diese erste Gruppe wird hier als sehr hartherzig beschrieben, in der nächsten Ayah werden wir auch lesen, so tief gesunken, dass sie bereit und dazu in der Lage waren, das Wort Allahs zu verdrehen, die Wahrheit zurückhielten, und zwar um ihre eigenen Interessen zu wahren. Und die anderen, die nur dem Hörensagen folgen, selber nicht denken, wir können auch sagen, vielleicht blind folgen, und eigentlich das Ideale wäre, das ist kein wünschenswerter Zustand, das Ideale wäre, man müsste beide mehr oder weniger vereinen, wobei natürlich die Gelehrten immer ihre eigene Stellung haben, und man muss aber, was damit gesagt werden soll, man muss kein Gelehrter sein, um einen gewissen Zugang, man muss nicht ein Verständnis über jede kleine Einzelheit haben, aber ein gewisser Zugang, ein gewisses Verständnis zum Buch von Allah und eine gewisse Wirkung vom Buch Allahs, vom Wort Allahs auf das eigene Leben, sollte jeder Gläubige mehr oder weniger gemäß nach seinen eigenen Veranlagungen, Talenten, Intellekt, sollte wirklich jeder haben. Denn Allah SWT sagt über das Buch selber, dass es eine Rechtleitung für die Menschen, und zwar Menschen im Allgemeinen, ist. Das heißt, man muss kein Gelehrter sein, um einen bestimmten Zugang zum Buch zu haben, wobei natürlich die Gelehrten trotzdem, wie gesagt, eine eigene Stellung haben, die unanfechtbar ist. Ja, es gibt Ungelehrte unter ihnen, doch wehe denen, die das Buch mit ihren eigenen Händen schreiben. Das ist das, was wir vorhin erwähnt haben, dass sie so tief schon gesunken waren, dass sie Dinge selber schrieben und das als Buch Allahs, als Wort Allahs, als Willen Allahs dem Volk weitergaben. Oder sogar das Buch Allahs selber verdrehten und veränderten. Und dann sagen, dies ist von Allah, um dafür einen geringen Preis zu erlangen. Um Interessen des Diesseits zu entsprechen, um vielleicht auch weltliche, nicht nur Macht, sondern auch Geschenkgüter, wie damals auch empfangen wurden, um bestimmte religiöse Gesetze weiterzugeben, dass ja, mach dies und dies, dann ist das in Ordnung, religiös gesehen, und dafür Geschenke entgegenzunehmen. All dies ist, was Allah hier mit wehe ihnen beschreibt. Wehe ihnen also ob dessen, was ihre Hände geschrieben, und wehe ihnen ob dessen, was sie erworben haben. Und sie sagen, gewiss, uns wird das Feuer nicht berühren, außer auf abgezählte Tage. Sprich, habt ihr etwa ein Versprechen darüber von Allah erhalten? Also solch eine Aussage muss auf einer Basis fußen. Dann wird Allah sein Versprechen bestimmt nicht brechen. Oder wollt ihr über Allah etwas sagen, wovon ihr kein Wissen besitzt? Und wir haben auch oft solche Wunschgedanken, dass wenn überhaupt, wenn wir bestraft werden, weil wir sind ja so und so und so, dann wenn wir überhaupt bestraft werden, dann nur ganz kurz, aber wahrscheinlich überhaupt nicht. Ja, und all diese Aussagen, das ist allein dem Willen von Allah überlassen, und keiner kann von sich, es sei denn, er hat ein Versprechen von Allah, dass er solch eine ungehörige Aussage überhaupt sagt. Doch, wer sich Übles erworben hat und sich in seiner Sündhaftigkeit eingefangen hält, diese werden Bewohner des Feuers sein. Darin werden sie ewig bleiben. In seiner Sündhaftigkeit eingefangen hält. Damit ist gemeint, dass wer nicht nur Übles tut, sondern aus seinen Fehlern auch nicht rauskommt, darauf bestehen bleibt, sie nicht einsieht. Und solch einer wird bestraft werden. Diejenigen aber, die glauben und gute Werke tun, werden die Bewohner des Paradieses sein. Darin werden sie ewig bleiben. Wieder zwei Straßen, zwei Ergebnisse. Und als wir mit den Kindern Israels einen Bund schlossen, ihr sollt niemanden außer Allah anbeten, euch den Eltern, Verwandten, Waisen und Armen gegenüber wohltätig erweisen. freundlich zu den Menschen sprechen, das Gebet verrichten und die Zakat entrichten. So habt ihr euch danach abgewendet, bis auf wenige unter euch, indem ihr abtrünnig bliebt. Wir sehen hier, dass Bani Israel genau dieselben Gebote bekommen hat wie wir. Warum? Weil sie vom selben Herrn kommen. Allah hat ihnen geboten und Allah gebietet auch uns. Das sind so die Basisprinzipien der Religion. Allah alleine dienen und dann direkt nach Allahs Recht die Rechte der Schöpfung, Eltern, Verwandte. Allah gebietet uns, freundlich zu den Menschen im Allgemeinen zu sprechen. Nicht mit dem einen ja und mit dem anderen nicht. Der zu uns nett ist, zu dem sind wir auch nett. Und der nicht zu uns anständig redet, zu dem den behandeln wir auch schlecht. Sondern nein, oder auch nicht die einen bevorzugen und die anderen vernachlässigen, sondern das ganze große Bild sehen. Nicht nur an sich und die eigenen, an die eigenen Lieben denken. Nein, an Benachteiligte und die Menschen im Allgemeinen. Denn die schlechte Rede führt zu Unheil auf Erden. In einer anderen Ayah im Koran heißt es, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Und sprich zu meinen Dienern, sie sollen das sprechen, was am schönsten, am besten ist. Inna ash-shaytana yanzaghu bainakum. Denn wahrlich, Shaitan natürlich versucht, Feindlichkeiten, Uneinigkeiten zwischen uns anzurichten. Also wir haben über Iman, über das Abgeben, über das Gebet wird gleich gesprochen werden. Worauf sollen wir jetzt achten? Worauf werden wir jetzt die ganze Zeit achten? Auf unsere Art und Weise zu reden, zu sprechen. Schöne Rede benutzen, gute Wörter benutzen, anständig reden, nicht Unrecht, schlimme Beschuldigungen, schlechte Art und Weise, Grobheit, all diese Dinge sollten in der Rede des Gläubigen vermieden werden. Und das Bemerkenswerte ist, dass hier Gebet und das Abgeben der Zakat nach der schönen Rede erwähnt wird. Nach der schönen Rede erwähnt wird. Indem ihr abtrünnig bliebt. Und als wir mit euch einen Bund schlossen, ihr sollt weder euer Blut vergießen, noch euch gegenseitig aus euren Häusern vertreiben. Das war der Befehl von Allah. Vergießt nicht euer Blut und vertreibt euch nicht aus euren Häusern. Habt ihr es dann zugesagt und ihr habt darauf gehört und es bezeugt. Dennoch seid gerade ihr es, die ihr euch gegenseitig tötet und einen Teil von euch aus seinen Häusern vertreibt, indem ihr gemeinsam gegen sie vorgeht. Und trotzdem hört ihr nicht jetzt darauf, obwohl ihr vorher darauf gehorsam drauf geschworen habt. Und jetzt seid ihr es, die dieses Gebot brecht. Was tut ihr? Ihr tötet euch gegenseitig. Geht gemeinsam gegen die anderen gegenseitig. Macht ihr Gruppierungen und geht gemeinsam gegen die anderen von euch vor. In Sünde und Unrecht. In Sünde und in Unrecht. Und was tut ihr noch? Wenn sie jedoch als Gefangene zu euch kommen, also erstmal kämpft ihr miteinander, vertreibt euch gegenseitig, und wenn dann diese als Gefangene zu euch kommen, kauft ihr sie los, wo euch doch ihre Vertreibung verboten worden ist. Glaubt ihr denn an einen Teil des Buches und leugnet einen anderen? Glaubt ihr denn an den Teil eines Buches und verleugnet einen anderen? أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Ja, dieses Abwägen und Auswählen, was einem am besten passt. Nein, wir haben die Aufgabe, an alles zu glauben, was Allah offenbart hat. Nicht einerseits ungehorsam leisten und dann andererseits, je nachdem, wo die eigenen Interessen liegen, genau diese religiösen Gebote, die man vorher noch, denen man vorher noch mit Ungehorsam begegnet ist, genau dieselben religiösen Gebote dann auszubeuten für die eigenen Zwecke. Allah fragt, das haltet ihr euch an das, was euch angenehm ist und verleugnet einen anderen Teil? Die Aufgabe war doch, an das gesamte Buch zu glauben, alles umzusetzen. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Wollt ihr etwa an den Teil des Buches glauben und setzt es um und den anderen Teil verleugnet ihr? Nach welchem Maßstab verfahrt ihr denn dabei? Und die Wahrheit ist, der Maßstab ist welcher? Das Folgen der eigenen Neigung. Das ist der Maßstab. Was der eigene Wunsch, der eigene Trieb, die eigene Neigung einem vorgibt, das macht man. Und man beutet dabei auch noch, und das ist besonders niederträchtig, dabei beutet man auch noch die religiösen Gebote für die eigenen Zwecke aus. Was wird für solche sein, die den Teil des Buches nehmen und einen anderen ablehnen? Für solche gibt es Schande und Erniedrigung im Diesseits und in der nächsten Welt, im Jenseits, wird es für sie auch noch Strafe und Bestrafung geben. Ja, glaubt ihr denn an einen Teil des Buches und leugnet einen anderen Teil? Für diejenigen unter euch, die solches tun, gibt es aber keine andere Vergeltung außer Schande in diesem Leben. Und am Tage der Auferstehung werden sie der strengsten Bestrafung zugeführt werden. Und Allah ist eures Tuns nicht achtlos. Ja, also nicht mit dem Wort und Gebot Allahs, damit spielen wir nicht herum. Diese sind es, die das diesseitige Leben und das jenseitige erkauft haben. Deshalb wird ihnen die Strafe nicht erleichtert und ihnen nicht geholfen werden. Wahrlich, wir gaben Musa a.s. das Buch und ließen ihm die Gesandten nachfolgen. Und jetzt werden einige Gesandte ausgelassen. Nach Musa kam nicht direkt Isa a.s., Jesus, sondern dazwischen gab es noch viele andere Gesandten. Trotzdem wird hier jetzt Isa a.s. nicht als Folge, sondern in dieser Kette kam dann irgendwann Isa a.s. Und wir gaben Jesus, dem Sohn Marias, die klaren Beweise und unterstützten ihn durch heilige Eingebung. In einer anderen Übersetzung werdet ihr auch finden, durch den Heiligen Geist. Damit ist Jibril, der Engel Gabriel, gemeint. Doch so oft euch ein Gesandter etwas brachte, was euch nicht behagte, wart ihr hochmütig und erklärtet einige für Lügner und erschlugt andere. Wieder, der Maßstab ist wieder derselbe. Was euch nicht behagte, was eurer Neigung nicht entsprach, das war der Maßstab. Und wenn das, was der Prophet brachte, euren Neigungen nicht entsprach, dann habt ihr euch hochmütig verhalten. Und in eurem Hochmut seid ihr so weit gegangen, dass ihr einige für Lügner und andere sogar Lügner erklärt habt und andere sogar erschlagen habt. Und sie sagten, unsere Herzen sind unempfindlich. Unsere Herzen sind unempfindlich, sind in einer Hülle, sind schwer zu erreichen. Auf uns ist keine Wirkung von dem, was du uns sagst. Ja, wir sind starrköpfig, wir sind hart, schwer zu überzeugen. Also es wirkt sehr schwer, es dringt gar nicht zu uns ein, was du uns alles da sagst. Ja, das heißt, erzähl uns nicht, auf uns wirkt das sowieso nicht, was du da sagst. Aber nein, Allah hat sie wegen ihres Unglaubens verflucht. Darum sind sie wenig gläubig. Ja, das ist nicht etwas, worauf man auch noch stolz sein muss, sondern Allah hat sie verflucht, wegen ihrem Unglauben. Und als zu ihnen ein Buch von Allah kam, das bestätigend, was ihnen vorlag. Und zuvor hatten sie ihn um den Sieg angefleht, über diejenigen, die ungläubig waren. Also vorher, als sie noch in der Erwartung waren, dass ein Prophet kommen würde. Und sie dachten halt, dass dieser Prophet aus ihren eigenen Reihen, aus den Reihen von Bani Israel sein würde. Einer der ihren, wo es ihnen leichter fallen würde, ihm zu folgen. So haben sie gedacht. Und als sie noch in dieser Erwartung waren, war das eine Art und Weise und Gang und Gäbe unter ihnen, dass sie, wenn sie Bittgebete machten und wenn sie zum Beispiel in einer Kriegssituation waren, dass sie dann auch ihren Gegnern androhten, das wartet. Wir bitten Allah, dass wenn der Prophet kommt, den Allah uns versprochen hat, dann werden wir gegen euch kämpfen und dann werdet ihr sehen, wie wir siegen werden. Und das ist hier gemeint. Und zuvor hatten sie ihn um den Sieg angefleht über diejenigen, die ungläubig waren. Was ist dann aber passiert? Als aber zu ihnen das kam, was sie schon kannten, da leugneten sie es. Und dann kam die Botschaft, die war ihnen bekannt, es war genauso, wie es ihnen beschrieben worden war, was es passiert, da leugneten sie es. Darum laste der Fluch Allahs auf den Ungläubigen. Schlecht ist das, wofür sie ihre Seelen verkauft haben, indem sie das leugnen, was Allah herabgesandt hat. Warum leugnen sie, was Allah herabgesandt hat? Aus Missgunst, dass Allah etwas von seiner Huld herabkommen lasse, auf wen von seinen Dienern er auch immer will. Auf wen Allah auch immer will, kommt die Barmherzigkeit und hier in diesem Fall in Form des Prophetentums. Allah schickt das, wem immer er will. Bani Israel hatte ein Problem, und hier steht nicht ein Problem, Missgunst darüber, dass der letzte Prophet, auf den sie ja schon lange gewartet hatten, nicht aus ihren eigenen Reihen war, sondern aus der von den Arabern, aus der anderen Abstammungslinie von Ibrahim a.s., also nicht aus ihren eigenen Reihen, sondern unerweiterterweise von, ich sage in Anführungsstrichen, bei Fremden. So haben sie Zorn über Zorn auf sich geladen und den Ungläubigen wird eine erniedrigende Strafe zuteil werden. Ja, und das ist auch oft wieder, das Problem ist ja dabei wieder, der eigenen Neigung zu folgen. Ja, weil es mir leichter fällt, von jemandem anzunehmen, von jemandem mir was erklären zu lassen, der mir bekannt, der sowieso schon meinen Respekt genießt, der einer der meinen ist. Ja, das fällt mir leichter, deswegen nehme ich es an. Und wenn es von jemand kommt, den ich sowieso schon beneide, dem ich es nicht gönne, dass er etwas bekommt, den ich eh vielleicht mit Vorurteilen ihm begegne, warum auch immer, von dem nehme ich dann die Wahrheit auch nicht an. Wo ist dann hier in diesem ganzen, in dieser ganzen Ablehnung, wo ist da das Kriterium, die Wahrheit zu finden? Der Gläubige sollte ja das oberste Prinzip und oberste Priorität in seinem Leben, sollte ja eigentlich sein, die Wahrheit zu finden und nicht der eigenen Neigung zu folgen. Ja, und das ist das, wo wir auch wirklich oft uns überwinden müssen und den Fokus nicht aus den Augen verlieren. Welcher Fokus? Die Wahrheit zu finden. Von wo auch immer sie kommt, die Wahrheit zu finden, sie zu behalten und wenn es denn geht, sie auch weiterzugeben. Und wenn wir uns von jedem, von jeder Arbeit und von jedem Fokus abbringen lassen, weil wir mit dem einen nicht arbeiten können, den anderen gönnen wir es nicht, von dem lasse ich mir sowieso nichts sagen und der kann mir ja gar nicht sagen, dann werden wir die Arbeit nie verrichten können. Und der Fokus, wenn der Fokus aber da ist, dann rückt alles andere in den Hintergrund. Und so war das also mit Bani Israel. Er war, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, war nicht aus ihren eigenen Reihen und Stämmen, sondern aus den Reihen der Araber. Und sie sahen ihren Status als gebildete Elite in Gefahr. Und auch die damit verbundenen weltlichen Vorteile, die sie genossen, waren damit also in Gefahr, wenn sie nun jemand anderen, der nicht aus ihren Reihen gewesen wäre, gefolgt wären. So haben sie Zorn über Zorn auf sich geladen und den Ungläubigen wird eine erniedrigende Strafe zuteil werden. Wenn ihnen gesagt wird, glaubt an das, was Allah herabgesandt hat, sagen sie, wir glauben an das, was uns herabgesandt wurde. Also wir glauben nur an das, was auf uns herabgesandt wurde. Während sie das leugnen, was danach kam, obgleich es um die Wahrheit geht, die das bestätigt, was in ihrem Besitz ist. Also Wahrheit ist doch Wahrheit, ob es jetzt auf euch herabgesandt wird oder auf einen anderen Propheten. Sprich, warum habt ihr also die Propheten Allahs vor dem getötet, wenn ihr Gläubige seid? Okay, jetzt wollt ihr keinen folgen, der aus anderen Reihen nicht euren eigenen ist, aber vorher kamen doch auch schon Propheten zu euch, wie Isa a.s. und Zakaria und viele, viele andere Propheten. Und die waren doch aus euren eigenen Reihen. Warum habt ihr dann diese verleugnet? Warum habt ihr dann diese getötet, wenn ihr doch Gläubige seid? Ja, also auch damals scheint dann schon der Maßstab nicht die Wahrheitsfindung gewesen zu sein, sogar wenn sie aus den eigenen Reihen ihnen gebracht wurde, sondern auch damals war dann der Maßstab das Folgen der eigenen Neigung.